Der Meister Eder hat eine Schwester, die auf dem Land wohnt. Eines Tages kam ein Brief von ihr, in dem stand, dass sie auf irgendeinem Amt etwas zu erledigen habe und dass sie am selben Tag nicht mehr zurückfahren könne und deshalb recht herzlich bitte, über Nacht bei ihrem Bruder bleiben zu können. Die kleine Bärbel nehme sie auch mit, denn das Kind würde sich an den Onkel Franz schon gar nicht mehr erinnern. Und da wäre es doch wirklich nett und so weiter und so weiter. Der gute Meister Eder freute sich. Aber der Pumuckl hatte eine Menge dagegen. Erstens einmal ist er eifersüchtig wie ein Hofhund. Und zweitens überhaupt... Und überhaupt bringen die alles durcheinander, jawohl! Geht so, Pumuckl, was sollen's denn durcheinander bringen? Meine Sägespäne und dein Werkzeug und einfach alles. Und kleine Mädchen sind so neugierig und wollen dann mein schönes Bett als Puppenbett haben. Und ich sage dir, ich gebe nichts, nichts, nichts her. Und ich ärgere sie und verstecke alles und oh, oh, mir fällt schon was ein. Die kommen nie mehr wieder, sag ich dir. Geh, jetzt sag ich dir was. Erstens bin ich hier der Herr im Haus und nicht du. Und wenn meine Verwandten kommen, dann ist das meine Sache und nicht die deine. Und es wird nichts hinuntergeworfen, es wird nichts versteckt, es wird nichts gezwickt, nichts wird angesteckt, gar nichts, verstanden? Ich werde anstellen, aufstellen, abstellen, hinstellen, herstellen, umstellen, beistellen, mitstellen. Nein, mitstellen gibt's ja gar nicht, aber dann gibt's doch verstellen und vorstellen. Ja, schau, Pumuckl. Pumuckl, du darfst jetzt doch nicht neinsteigern. Oh. Meine Nichte ist ein guldiges kleines Mädel, steht davor mit blonden Locken. Locken! Locken können mich überhaupt nicht locken. Ja, und große blaue Augen hat's. Ich finde schwarze Augen viel schöner. Und gescheit ist sie, sag ich dir. Blond und blau und gescheit. Das ist ja zu dumm. Ja, und ich habe meine Schwester und die Bärbel ewig lang nicht mehr gesehen. Und du benimmst dich anständig. Das heißt so, dass man von dir überhaupt nichts merkt. Und damit passt da. Ja, wenn man von mir nichts merken soll, dann musst du auch mein Bett wegtun und meine Schaukel. Und wenn du das wegtust, dann kann der arme Pumuckl nicht schlafen und nicht denken und nicht arbeiten und nichts sehen und was bin ich arm und niemand hat mich lieb. Ja. Und nur noch die blonde, blaue, gescheite, diese dumme, blöde andere. Jetzt hör doch auf mit dem blöden Reden. Und reden darf ich auch nicht und du redest mit mir auch nicht. Aber bitte lade sie ein. Lasse sie kommen. Du wirst das schon sehen. Ich werde... Was wirst du? Ich werde... Ich weiß nicht, was ich werden werde und wie ich werden werde und wer ich werden werde und wann ich was und wie werden werde, aber ich werde schon irgendwie werden. Jawohl, jawohl, das werde ich. Ja, und dann ist der Nachmittag gekommen, an dem der Meister Eder seine Schwester und die kleine Bärbel vom Zug abgeholt hat. Der Pumuckl ist mit einem ganz finsteren Gesicht in der finstersten Ecke der Werkstatt gesessen und es war kein bisschen guter Vorsatz in ihm. Im Gegenteil. Er malte sich den Besuch in den schrecklichsten Farben aus. Und als der Meister Eder mit seiner Schwester und der Bärbel in die Werkstatt kam, sah es auch zunächst wirklich so aus, als würde es schrecklich werden. Meisterchen! Immer nur deine alte Werkstatt. Ja? Mama, schau, die Maschine. Ja, nicht hinlangen, sonst bringst du die Finger wo rein. Stell's nur euer Sach da her. Ja. Nicht da her, da rüber. Ach so, ja. Mei, bin ich froh, dass ich da bin. Also, das Zugfahren, das ist immer eine Strapaz für mich. Ui, Onkel Franz, da ist ja ein Puppenbettel. Mama, schau. Ja, ein richtiges Puppenbettel. Hast du das gemacht, Franz? Freilich, das ist ein Modell. Tu's lieber nicht anlangen, Bärbel. Ja, man muss nicht alles mit den Fingern anschauen, Bärbel. Ich bin ja gar nicht hingekommen. Ui, und die Schaukel. Da hätte gerade mal Puppen reinpassen, gell, Mama? Ja, Franz, machst du ein Schiffschaukeln? Nein, da habe ich nur einmal was ausprobiert. Darf da meine Puppe mal drauf schaukeln? Na, ich glaube schon, dass das der Onkel Franz erlaubt. Hä? Ui, bitte, Mama, pack doch meine Puppe aus. Nachher, Bärbel, nachher. Jetzt trinken wir zuerst einen Kaffee. Kommt's jetzt rauf in die Stuben. Au! Was ist denn, Bärbel? Mich hat was gezwickt. Was soll ich denn gezwickt haben? Da, in Fuß. Au, schon wieder. Jetzt geht das schon wieder los. Gib's gleich Ruhe. Gib, Bärbel, jetzt mach Onkel Franz nicht nervös. Nein, ich hab nicht die Bärbel gemeint, sondern jetzt kommt's, geht's, jetzt gehen wir endlich rauf. Was du das, Bärbel? Nein, nein, das stimmt nicht. Ich hab bloß... Bloß. Komm, jetzt hilf dem Onkel Franz die Nägel aufheben. Nein, nein, lass nur liegen. Die Bärbel kann nichts dafür. Das wird schon aufkommen. Geht zu. Wir können doch nicht einfach die Nägel da liegen lassen. Die sind doch gleich aufkommen. Nein, also mir wär's lieber, wir gingen jetzt rauf. Bärbel, bist du jetzt an die Bretter hingekommen? Ich weiß nicht. Ich wollte bloß da was aufheben. Jetzt gib doch einmal Obacht. Hab ich ja gesagt, lass alles liegen. Das kommt schon in Ordnung. Gehen wir jetzt aus der Werkstatt, sonst fällt noch alles Mögliche um. Kommt's. Mama, ich wollte bloß... Komm jetzt, gib Ruhe. Jetzt geht's nauf. Da herin ist sonst der Teufel los. Bittchen, geht's voraus nauf. Da, die Treppen auf. Ich bring die Koffer dann. Mama, wo ist denn meine Tasche? Meine Tasche ist nicht mehr da. Das war aber doch gerade noch da gelegen. Da liegt's aber nicht mehr. Ja, Herrschaftszeiten, wenn das jetzt nicht gleich aufhört, dann wäre er aber narrisch. Jetzt reg dich nicht auf, Franz. So wichtig ist das Taschel nicht. Doch, mein Taschel. Ja, ich reg mir nicht wegen euch auf, sondern wegen dem... Da! Da unterm Tisch liegt ja das Taschel. Na also, aber jetzt komm, Bärbel. Der Onkel ist schon ganz nervös. Nein, gar nicht. Bloß, jetzt geht's nur zu. Ich muss da schnell noch was richten. Mama, ist mir jetzt der Onkel Franz böse? Jetzt gib endlich einmal Ruhe, komm. Pumuckl, mir langt's jetzt, verstanden? Wenn du so weitermachst, dann sperre ich dich die 2 Tage lang in die Schubladen. Ich will jetzt in Ruhe meinen Kaffee trinken, verstanden? Daraufhin hat der Pumuckl so lange Ruhe gegeben, bis die 3 ihren Kaffee getrunken hatten. Dann musste die Mutter weggehen und die Besorgungen machen, derentwegen sie eigentlich in die Stadt gekommen waren. Der Meister Eder aber und die Bärbel blieben allein. Die Mutter hatte natürlich die Puppe inzwischen ausgepackt, damit die Bärbel damit spielen konnte. Und das tat sie auch. Du, Onkel Franz. Ja? Ich kann auch kochen. So? Meine Freundin und ich, wir kochen immer für unsere Puppen. Ja, das ist ja großartig. Was kocht ihr denn da? Ach, was wir heute von der Mama bekommen. Zum Beispiel? Zucker und Kakao. Aha. Du, ich koche jetzt für dich und meine Puppe was. Ja, da, schau, da steht ja noch der Zucker auf dem Tisch. Und warte mal, Kakaopulver habe ich auch noch. Und der Rahmen auf dem Tisch? Den kannst du auch haben. Und vielleicht einen Apfel auch noch. Au ja. Ui, meine Puppe. Meine Puppe ist heruntergefallen. Ja, sowas. Das ist ja richtig niederträchtig. Hoffentlich ist es nicht kaputt. Da hast du es wieder. Onkel Franz, die Augen sind in den Kopf reingefallen. Meine Puppe hat keine Augen mehr. Mei, Bärbel, nicht weinen. Das kann man doch richten. Die Mama wird bestimmt schimpfen, aber ich kann nichts dafür. Gell? Du hast gesehen, dass ich sie nicht runtergeworfen habe. Ja, ja, reg dich jetzt nur nicht auf. Du kannst ja nichts dafür. Das war der Pumuckl. Wer? Wer war das? Ist ja wurscht. Au! Was hast denn? Mich hat was gezwickt. Was? Also Pumuckl, wenn's jetzt nicht aufhörst nachher... Wen schimpfst du denn, Onkel Franz? Ach, den Pumuckl, den Bazi. Der ist nämlich an allem schuld, weißt? Wer ist das? Eine Katze? Nein, Bärbel, das ist keine Katze. Jetzt setz dich einmal her zu mir. Wart, komm, zersputz mir noch die Nasen. Du hast ein Taschentuch. Au, nicht so fest. Ja, so. So, jetzt haben wir es schon wieder. So, und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Oh ja, Onkel Franz. Hast du schon einmal was von Kobolden gehört? Weißt du, was das ist? Ist das sowas wie Heinzelmännchen? Ja, um Himmels Willen, sag das nicht. Da ist er ganz fürchterlich beleidigt. Wer? Na, der Pumuckl, der Kobold. Der wohnt nämlich bei mir. Und der hört alles, was wir reden. Aber Heinzelmännchen sind doch was Nettes. Warum ist der da beleidigt? Ja, weißt, Heinzelmännchen sind fleißig und brav. Und unter die Kobolde hat das, was unter euch Kinder in der Schule die Streber sind, weißt? Drum mag er's nicht. Ich mag Streber auch nicht. Ja, ja, aber mir wäre ein bisschen der Streber manchmal schon lieber als so ein frecher Treibauf. Lass du sofort die Vase stehen, Pumuckl! Warum? Was ist mit der Vase? Ja, hast du es nicht gesehen, wie die verdächtig gewackelt hat? Weil du an den Tisch hingestoßen bist, Onkel Franz. Ach wo, kein bisschen bin ich hingekommen. So wenig wie du an deine Puppen. Die hat nämlich auch der Pumuckl hinuntergeschmissen. Und dein Taschel vorhin in der Werkstatt, das war er auch. Und die Bretter und das Werkzeug, alles war der Pumuckl. Aber ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, freilich, weil er für dich unsichtbar ist. Aber für mich ist er sichtbar, verstehst? Ich möchte ihn auch sehen, Onkel Franz. Nein, das geht ja nicht. Und warum nicht? Weißt, der ist einmal an meinem Leimtopf pappen blieben. Und wenn der Kobold an was pappen bleibt, dann wird er für den Menschen sichtbar, von dem der Papp stammt. Du, gib mir schnell einen Papp. Den streiche ich irgendwo hin und dann kann ich ihn auch sehen. Nein, das machen wir nicht. Wie groß ist er denn? Wie sieht er denn aus? Ach, ich möchte ihn sehen. Er ist ungefähr so groß wie deine Puppe. Und ein ganz freches Gesicht hat er. Und Haar wie der Strubelpeter. Und au, Herrschaft, au! Was ist? Dann zwickt hat er mich, der freche Kerl. Au! Oh. Das ist aber lustig. Zwick mich auch mal. Komm, zwick mal, bitte. Auf Befehl tut der überhaupt nichts, Bärl. Und mit dem Folgen hat er's auch nicht. Du, ist der Pumuckl auch was? Ja, sicher. Dann will ich ihm Bonbons geben. Was? Wo er so frech war, da soll er noch als Belohnung dafür was kriegen. Wenn er aber doch frech sein muss, weil er ein Kobold ist und kein Heinzelmännchen, da kann er doch gar nichts dafür. Niemand muss frech sein. Doch, er darf frech sein. Ich erlaub's, er darf überhaupt alles. Und jetzt kriegt er Bonbons. Ich lege ihm überall eines hin. Dahin und dahin und dahin. Aber du kannst doch nicht meine ganze Wohnung voll Bonbons pflastern. Doch, wie heißt er denn, Kobold? Pumuckl. Pumuckl? Schau, die darfst du alle nehmen. Pumuckl, du darfst doch mal das schon noch mal runterwerfen. Und von mir aus auch die Puppe. Ja, wenn man es ihm erlaubt, macht's ihm gar keinen Spaß. Onkel Franz, wo schläft denn der Pumuckl? Ich möchte ihn ein Bonbon neben sein Bett legen. Weißt, wenn er nachts mal aufwacht, dann kann er's essen. Du hast doch unten in der Werkstatt sein Bettel gesehen. Da schläft er? Ja. Und schaukelt er auf der Schaukel? Freilich. Ui, komm. Geh mal schnell runter. Vielleicht schaukelt er gerade. Nein, jetzt ist er gerade da herin. Nein, er ist bestimmt nicht herin. Freilich. Und er schaut jetzt ganz bestimmt verlegen rein, weil du so nett zu ihm bist mit den Bonbons. Und weil du ihm alles erlaubst. Da muss er doch nicht verlegen sein. Für mich ist ein frecher Kobold ein lieber Kobold. Ja, Himmel, Donnerwetter, hat es das sein müssen, Pumuckl. Aber Onkel Franz, du darfst den Pumuckl nicht schimpfen. Das warst doch du selber. Du bist beim Reden an den Tisch hingestoßen und dann ist die Vase runtergefallen. Ich? Die Vase ist überhaupt schon die ganze Zeit wackelig dagestanden. Du darfst den Pumuckl nicht schimpfen. Also, das weiß ich besser. Ja, mei, was ist denn da passiert? Bärbel, hast du das runtergeschmissen? Mutti, der Onkel Franz hat einen Kobold. Pumuckl heißt er. Was hat er? Einen lieben, kleinen, ganz frechen Kobold. Ach so, das ist ja fein. Der wirft alles runter und er mag Streber nicht und... Ja, hast wieder recht pädagogische Geschichten erzählt, Franz, hä? Nein, wir haben uns bloß gut unterhalten, wir zwei, gell? Der Pumuckl hat auch meine Puppe runtergeworfen und die Augen sind dabei reingefallen. Aha, ich glaube, daheim, da haben wir auch so einen Pumuckl, hä? Also wie oft ich die Augen schon reinpappt hab. Jekas, die wollte ich ja auch noch reinpappen. Du, ich habe einen guten Alleskleber da. Das machen wir jetzt gleich. Macht's das. Ich spüle inzwischen ein bisschen ab und riecht's Abendessen. Ich hab was mitgebracht. Und dann essen wir und dann geht's Kind ins Bett. Hm? Nein, Mutti, ich mag nicht ins Bett. Ich will noch in die Werkstatt und den Pumuckl Bonbons hinlegen. Und, gell, Onkel Franz, wir gehen runter. Nein, nix da. Gegessen wird und dann ins Bett. Du bist ja schon ganz blass vor lauter Müdigkeit. Aber, Mutti... Jetzt pappen wir zuerst einmal die Augen wieder rein. Mutti, der Kobold wird sichtbar, wenn er an einem Papp hängen bleibt. Also, Franz, was du dem Kind wieder für Geschichten erzählst. Könnt ihr euch vorstellen, wie dem Pumuckl während der ganzen Geschichte zumute war? Er wollte doch so bös sein und war so voll Zorn auf den Besuch des kleinen Mädchens. Und da stellt sich nun heraus, dass ihn die Bärbel verteidigt und ihn wunderbar findet. Der Pumuckl hat vorsichtig eines von den Bonbons genommen und es in den Mund geschoben und ist in die Werkstatt runter und hat sich nachdenklich in seine Schaukel gesetzt. Und im Schaukeln hat er vor sich hingemurmelt: Dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Dein frecher Kobold ist ein lieber Kobold. Ja, ich bin ja auch ein lieber Kobold zum Kuckuck. Das merkt man eben nur nicht immer. Ja, nicht immer, aber manchmal, da merkt man's schon. Nach dem Essen ist die Bärbel schnell ins Bett gegangen. Eigentlich hätte die Mutter darüber verwundert sein müssen, aber sie war froh, noch mit ihrem Bruder ruhig beisammensitzen und sich unterhalten zu können. Aber die Bärbel hatte ihren Grund. Heimlich hat sie nämlich die Tube Alleskleber mit ins Bett genommen und nach einer Weile ist sie mit der Tube in der Hand in die Werkstatt geschlichen. Pumuckl, ich bin's. Wo bist du? Ich möchte dich so gern sehen. Bleib doch ein bisschen an dem Papp hängen. Nur ganz kurz, dass ich dich sehen kann. Ich streich hier was an die Kommode. Der Onkel Franz schimpft immer mit dir. Ich nicht. Ich hab dich so lieb wie meine Puppe. Und ich koch dir was. Wirf doch was runter, Pumuckl, damit ich weiß, wo du bist. Der ist gar nicht da, sonst hätte er bestimmt was fallen lassen. Der ist noch droben. Dann streiche ich hier den Bab über die Türschwelle. So. So, und das Fensterbrett. So, und um sein Bettchen herum auf der Kommode. So. Irgendwann wird er schon in sein Bettchen gehen. Und ich brauche nur zu warten, und dann werde ich ihn genau sehen. Der Pumuckl hat von seiner Schaukel aus die ganze Geschichte natürlich gesehen. Die Lichter von den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses haben hereingeleuchtet, sodass man die kleine dunkle Kindergestalt im Nachthemd erkennen konnte. Natürlich hat sich der Kobold keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. Schließlich ist der Leim wirklich gefährlich für ihn. Er atmete richtig auf, als die Bärbe sich auf den Boden setzte, um auf ihn zu warten. So saßen sie beide ganz mucksmäuschenstill und warteten. Nun hatte aber Bärbes Mutter wirklich recht, als sie sagte, das Kind wäre schon ganz blass vor Müdigkeit. Die Bärbel schlief sehr schnell bei der Warterei ein. Ganz vorsichtig kletterte der Kobold von seiner Schaukel. Ja, da schläft sie. Schläft ganz einfach. Also so kriegst du den Pumuckl nie zu sehen. Leim, Papp. Als ob ich nicht drüber hüpfen könnte. Blonde Haare. Ja, sie sind gut, um dran zu ziehen. Oder soll ich sie vielleicht lieber an den Fußsohlen kitzeln? Ja, ich glaube, das ist besser. Wow, was für kalte Füße die hat. Eiskalt. Kalte Füße sind sehr ungesund, sagt der Meister Eder. Muss ich, glaube ich, mal ein bisschen in die Beine zwicken. Die sind ja auch kalt. Hände sind auch kalt. Hey, du, wach auf. Du bist ja eisig kalt. Nein, ich will nicht, dass du krank wirst. Die schläft ja wie ein toter Maulwurf. Tot. Bitte sei mir ja nicht tot, verstanden? Du musst aufwachen. Warte, ich schmeiß dir eine ganze Nagelschachtel herunter. Da wachen alle Menschen auf. Um Himmels Willen, was ist denn? Mama! Um Himmels Willen, wie kommst denn du in die Werkstatt? Ja, was tust du denn da? Ich wollte bloß den Pumuckl sehen. Also weißt, Franz, du mit deinen dummen Geschichten. Bärbel, du bist ja schon ganz kalt. Komm jetzt sofort ins Bett. Ich will aber den Pumuckl sehen. Aber Bärbel, das war doch bloß eine Geschichte. Nein, ich will ihn sehen. Ich will nicht, dass er bloß eine Geschichte ist. Morgen, Bärbel, morgen. Komm, jetzt trage ich dich ins Bett und erzähl dir noch eine schöne Schlafgeschichte von den Elfen und Zwergen. Ich will keine Schlafgeschichte. Ich will eine Pumuckl-Geschichte. Pumuckl? Was hast denn angestellt? Ich? Nichts. Du hast angestellt. Erzählst Geschichten und ich darf es ausbaden, jawohl. Da liegt ja die ganze Nagelkiste am Boden, jawohl, und zwar zurecht. Und du hebst sie auch schön brav auf. Das Kind, wegen dem ich mich nicht rühren darf und nicht mucksen, hast du mit deinen dummen Geschichten dazu gebracht, dass es hier kalt, eiskalt, mausetot, eiskalt auf dem Boden sitzt und ich es durch Mucksen und Rühren retten muss, jawohl. Und wenn ich, der liebe Pumuckl, nicht gewesen wäre... Aber jetzt schlagt's 13, gell? Du hast doch zuerst droben in der Stube so viel angestellt, dass ich gar nicht anders können habe. Ich bin in den Papp getreten. Ich klebe. Mach mich weg. Ja, komm. Komm her da. So. So schade, dass dich die Bärbel nicht sehen kann, aber... Ja, sehr schade, denn sie wäre viel lieber zu mir als du. Jawohl. Und jetzt sage ich gute Nacht. Gute Nacht, Pumuckl. Gute Nacht. Am nächsten Tag, gleich nach dem Frühstück, hat Bärbels Mutter wieder alles gepackt zur Abreise. Über den Pumuckl hat niemand mehr ein Wort gesprochen. Bis das Taxi vor der Tür stand und alle sich verabschiedeten. Da ging's nämlich los. Mama, wo ist denn mein Taschel? Das ist doch eben noch da gelegen. Da unterm Tisch liegt's. Also wer das wieder runtergeschmissen hat. Habt ihr die Fahrkarten? Ja, die müssen in meiner Tasche sein. Schau lieber nach. Na, die sind nicht drin. Nicht? Ja, überhaupt der ganze Geldbeutel fehlt mit den Karten und allem. Ja, ich hab ihn doch aber gestern Abend noch gehabt. Du schau mal in deiner Manteltaschen, vielleicht. Ja, da ist er. Gott sei Dank. Mama, der Schuhbandel geht immer wieder auf. Also, Bärbel, jetzt mach mich nicht narrisch. Aber ich kann nichts dafür. Nein, Bärbel, du kannst nichts dafür. An allem, was passiert, ist bloß dieser Pumuckl schuld. Franz, ich bitte dich, also deine Geschichten, die haben jetzt schon genug angerichtet. Nein, nein, ich sag ja schon nichts mehr. Ah, da kommt's Taxi. Habt ihr alles? Ja, ich hoff's. Geht's nur zu, ich trage euch die Koffer zum Auto. Komm, Bärbel. Gell, Onkel Franz? Den Pumuckl, den gibt's wirklich. Wenn du's niemand weiter sagst, ja. Sag ihm einen Gruß von mir und du darfst ihn gar nie schimpfen. Ja, wo bleibt ihr denn? Wir kommen schon. Tja, und dann waren der Pumuckl und der Meister Eder wieder allein. Eine Zeit lang haben sie beide gar nichts gesagt. Dann hat der Pumuckl angefangen. Solltest du mir nicht etwas sagen? Was denn? Einen Gruß. Den hast du ja selber gehört. Und dass du mich nie mehr schimpfen sollst. Ich schimpfe schon gar nicht, obwohl ich allen Grund dazu hätte. Was du da jetzt wieder für Aufregung verursacht hast, es hätte nicht viel gefehlt, dann wären die zu spät zum Zug gekommen. Oh, dann wären sie eben da geblieben. Na, danke schön. Das wäre mir auf die Dauer zu anstrengend gewesen. Mir nicht. Im Gegenteil. Sehr nettes Mädchen. Schöne blonde Haare. Schöne blaue Augen. Lieb zum Pumuckl. Schade. Ja, du wirst doch nicht behaupten, dass du den ganzen Remi-Demi gemacht hast, damit sie da bleiben. Genau deshalb. Aber was verstehst du schon von Kobolden? Nix. Ja. Doch, ich hab noch 5 Bonbons und die werde ich ganz allein aufschlecken. Eines nach dem anderen. Hui, das wird sehr schön. Und so ist wieder der Friede in der Schreinerwerkstatt eingekehrt. So viel man von Frieden eben sprechen kann, wenn man einen Kobold hat.